Sternenschiff kamen sie an, zu der Zeit, als gerade das Leben entstand auf der Erde. Man hat sie die Götter genannt, denn man fand sonst kein Wort für die Fremde. Nur ihre Spur blieb auf Erden zurück, Wasser und Sand hat fast alles bedeckt und keiner weiß, welche Botschaft sie brachten, die Fremden. Nur ihre Spur blieb auf Erden zurück, Zeichen in Bergen und Wüsten versteckt, die wir vielleicht in Millionen von Jahren verstehen. Sie glaubten, die Menschheit ist klug und sie kann überleben. Doch in den Büchern der Alten, da stand,